Dokumente, PDFs, notarielle Urkunden, Verträge und so weiter. Problembeschreibung. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass Dokumente auf einer Blockchain einen ähnlichen Verwendungszweck haben wie Fotos oder Videos. Es geht hauptsächlich um den Nachweis ihres ursprünglichen Besitzers. Dies mag bei E-Books teilweise der Fall sein, doch ein noch viel wichtigeres Problem ist hier die klare Dokumentation von einem Schriftstück oder von dessen Versionen im Entstehungsprozess. Will man eine Abmachung über eine Word-Datei festhalten und sicherstellen, dass nachher niemand etwas daran verändert, führt praktisch kein Weg an einer PDF-Datei vorbei. Sonst kann man aus einer 1000 ganz einfach eine 10.000 machen. DocuSign sichert zum Beispiel digitale Verträge online ab. Wie jedoch lässt sich ohne zentrale Partei ein Dokument unveränderbar abspeichern, sodass auch sichergestellt ist, dass bei einem erneuten Aufruf der Inhalt genau so ist wie zuvor. Hier die Lösung. Mit einer Blockchain ist das ohne weiteres möglich. Das Dokument wird gehasht und erhält eine eindeutige Hash-ID. Diese wird auf der Blockchain abgespeichert und stellt sicher, dass andere Dokumentenversionen durch eine andere ID klar erkennbar sind. So könnten sogar unterschiedliche Dokumentversionen mit Zeitstempel unterschiedlich verwendet werden. Und jeder könnte ein solches Dokument mit eigenem Private Key unterschreiben. Wenn Menschen extrem misstrauisch gegenüber dem Staat sind und Angst haben, dass dieser fälschlicherweise belastende Dokumente auf ihrem Computer einschmuggeln könnte, ließe sich so sogar eine ganze Festplatte hashen. Wird bei einem externen Zugriff auf die Festplatte etwas verändert, kann man unweigerlich nachweisen, wie die Festplatte zuvor ausgesehen hat. Inwiefern dies einmal ein Anwendungsfall für Blockchains wird, bleibt natürlich abzuwarten. Doch man muss immer wieder betonen, wie wichtig ein dezentrales System als Absicherung gegen Zentralisierung sein kann. Die Herausforderungen hier sind ähnlich der einer Blockchain für Foto- und Videodateien. Abgesehen von einem fehlenden Standard kommt der notwendige Speicherplatz noch hinzu. Dateien brauchen Speicherplatz. Dies ist nicht nur nötig, um das Original zu dokumentieren, sondern auch, um es im ursprünglichen Zustand abzuspeichern. Sonst hat man zwar einen eindeutigen Hash auf der Blockchain, doch wenn die Originaldatei weg ist, weiß man nur, dass eine vorliegende Datei nicht dieselbe Datei ist, wie diejenige, welche den Hash ursprünglich kreiert hat. Den Inhalt des Originals kennt man dann aber nicht. Wir werden noch über die Vor- und Nachteile dezentraler Datenspeicherung sprechen. Dies ist jedoch derzeit ein noch ungelöstes Problem, welches sich aber hoffentlich durch bessere Speicher- und Übertragungsmöglichkeiten bessern sollten. Zentrale Alternativen wie DocuSign gibt es bereits. Bis sich dezentrale Versionen durchsetzen, muss der richtige Standard deshalb hierfür definiert und müssen Speichermöglichkeiten gefunden werden. Ein paar Praxisbeispiele. Es gibt bereits erste Tests, bei denen Dokumente gehasht werden und daraufhin der Seed auf der Blockchain gespeichert wird. Aufgrund der relativ geringen Kosten kann dies bei wichtigen Dokumenten sogar bei jeder neuen Dokumentversion getan werden. Hier muss man jedoch die Daten selber abspeichern und nur der Hash ist dezentral gespeichert. Sollten sich solche Proof of Concepts irgendwann durchsetzen, würde dies den Weg für größere Projekte ebnen. Das hätte dann heftige Auswirkungen auf Notariate und alle anderen Firmen im Offline- und Online-Bereich, welche Verträge für Kunden zentral als Vertrauenspartner abspeichern.